Hey mein Freund, sag, was geht mit dir? Mein Glas ist war doch gerade leer, schon wieder steht ein volles hier. Hey mein Freund, ich mach jetzt Schluss. Diesen einen trinken wir noch, aber nur wirklich, weil ich muss. Wir gingen los auf ein, zwei Bier. Und jetzt nach 10, 12 Stunden sitz ich immer noch hier bei dir. Wir gingen los auf ein, zwei Bier. Verdammt nochmal, ich wollt's vermeiden, doch schon wieder ist es passiert. Wieder eine Nacht, die zu schnell vorüberzieht. Eine Nacht, die kein Ende nennt. Dass sie fallen, wie sie fallen, aber landen tun sie hart. Wieder eine Nacht, die zu schnell vorüberzieht. Eine Nacht, die kein Ende nennt. Wo ist auf uns, die hier noch stehen? So jung wie heute. Freund, sag, wie geht es dir? Mir geht's schlecht, ich liege in Trümmern. Ich bleib heute hier. Hey mein Freund, ich schaff es nicht. Bin heute entschlossen im Krieg gegen Alkohol, gegen jeden Lärm, doch vor allem gegen dich. So blieb ich leider doch nicht hier. Und jetzt nach 10, 12 Stunden steh ich schon wieder völlig neben mir. Am Ende war's nicht nur ein Bier. Verdammt nochmal, ich konnt's mir denken, doch schon wieder ist es passiert. Wieder eine Nacht, die zu schnell vorüberzieht. Eine Nacht, die kein Ende nennt. Dass sie fallen, wie sie fallen, aber landen tun sie hart. Wieder eine Nacht, die zu schnell vorüberzieht. Eine Nacht, die kein Ende nennt. Wo ist auf uns, die hier noch stehen? So jung wie heute werden wir uns nie wiedersehen. Was ist passiert? Scheiße, es ist schon wieder eskaliert. Wo ist die Zeit? Wo ist all die Zeit hin? Wo bin ich hier? Wieder eine Nacht, die zu schnell.